Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute geht es mal wieder um eine iOS App, um ein iOS Spiel von NRG Energy, welcher wohl eine amerikanisches Energieversorgungsunternehmen ist. Worum geht es in dem Spiel? Im Prinzip steuert ihr eine kleine Figur, die mit denen ihr Solarfelder auf Planeten installieren müsst und dadurch Aufgaben erfüllen müsst. Das ist im Prinzip ein kleines Puzzlespiel. Kommen wir aber erstmal zu den technischen Daten der App. Gratisspiel, Universal App, 235 Megabyte groß und Version 1.0 liegt vor, Sprache Englisch, was aber nicht sonderlich stört, man kommt schon zurecht. Und einmal die Beschreibung. Sam, unser die Galaxie durchquerendes Nachhaltigkeitssteigerungsmodell, benötigt deine Hilfe auf einer Mission, die die Galaxie und die Chroma-Zivilisation retten soll. Erkunde und lenke wundersame Welten, um die lebensspendenden, auf jedem Planeten verborgenen Quellen sauberer Energie freizusetzen. Der von Energy herausgebrachte Der Weg ins Luma, da muss man aufpassen, dass man nicht aus Versehen Lumia sagt oder schreibt, ist ein kostenloses Rätselabenteuerspiel ohne Werbung oder In-App. Käufe. Übernehmen die Rolle von Sam, einem Androiden, der von der Chroma-Zivilisation losgeschickt wurde, um die verlassenen Planeten ihrer Galaxie zu retten und den Auftrag, saubere Energie nutzbar zu machen, zu erfüllen. Erkunde 20 verblüffende Welten und löse knifflige Rätsel in einem einzigartigen, fesselnden Spielerlebnis. Erkunde verblüffende Welten, von gefrorenen, in Eis und Schnee versunkenen Planeten zu massiven, mit farbigen Kristallisationen übersäten Geodenplaneten bietet der Weg ins Luma eine Fülle an magischen Welten, die es zu erkunden gilt. Mit einfachen Einfingersteuerelementen kannst du mühelos schöne 3D-Planeten lenken und Sam auf eine epische Reise führen und sieh dich um nach Fabelwesen. Erlebe die Power von sauberer Energie. Nutze die einzigartigen Ressourcen jeder Welt durch den Einsatz von dynamischen, sauberen Energietechnologien, um die Planeten vor den schädlichen Auswirkungen eines Klimawandels zu retten. Sam ist mit Solar- und Windenergie und der Technologie zur Energiegewinnung aus Abfall und mehr ausgerüstet, um schnell zu handeln und die Galaxie zu retten. Beschreite den Der Weg ins Luma. Der Weg ins Luma wurde von Phosphor Games entwickelt, den Schöpfern des super erfolgreichen Spiels Horn, und präsentiert einen umwerfenden Soundtrack des weltberühmten Komponisten Austin Wintory. Und es bietet Spielern eine unvergessliche Geschichte von Heldentum und der Rettung einer Zivilisation. Im Prinzip ist es ein Werbespiel. Es ist von einem Energiekonzern und es soll darauf aufmerksam machen, um es grob zu beschreiben, wie gut doch nachhaltige Energien sind. Windenergie, Solarenergie etc. Das Ganze umgesetzt in einem wirklich grafisch sehr schönen Spiel. Auch der Soundtrack hat mir tatsächlich wirklich gut gefallen. Die Steuerung mit einem Finger meistens, um die Aufgaben zu erfüllen, die beschrieben werden, ist relativ einfach. Trotzdem finde ich die Planeten ein bisschen, jedenfalls auf dem iPhone 6 Bildschirm, ein wenig klein und unübersichtlich. Nun ist der 4,7 Zoll Bildschirm auch nicht der größte und ich könnte mir vorstellen, dass es aber mehr Spaß macht, das Spiel auf einem iPhone 6 Plus oder vielleicht sogar auf einem iPad zu spielen. Es ist ja immerhin ein Universal Game, Universal App. Es ist auf jeden Fall ein sehr nettes Spiel und das gratis ist, sollte man sich das mal angucken. Und die Message, die sich dahinter verbirgt, ist ebenfalls sehr zu begrüßen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye.